nu wär die Leier schon hoch, auch unter Schatten. Darf das unendliche Lob ahnend erstatten. Nur wer mit Toten vom Mond als von dem Ihren wird nicht den leisesten Ton wieder verlieren. Mag auch die Spiegelung im Teich oft uns verschwimmen, wissen das Bild, wissen das Bild. Erst in dem Doppelbereich werden die Stimmen ewig und mild, ewig und mild. Werden die Stimmen ewig und mild. Nur im Raum der Römer darf die Klage gehen, die Nymphe des geweinten Quells. Wachend über unserem Niederschlage, dass er klar sei an demselben Fels. Mag auch die Spiegelung im Teich oft uns verschwimmen, wisse das Bild, wissen das Bild. Erst in dem Doppelbereich werden die Stimmen